Ykramul, die Viele. Durst und Hunger begannen Atreo zu peinigen. Seit 2 Tagen hatte er die Sümpfe der Traurigkeit hinter sich gelassen. Seither irrte er durch eine Felsenwüste, in der es nichts Lebendes gab. Das Wenige, was er noch an Proviant gehabt hatte, war mit Atax in den schwarzen Wassern versunken. Vergebens grub Atreo mit den Händen zwischen den Steinen, um wenigstens eine Wurzel zu finden. Aber nichts wuchs hier, nicht einmal Moos oder Flechten. Anfangs war er froh gewesen, wenigstens wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, aber nach und nach musste er sich eingestehen, dass seine Lage eher noch schlechter geworden war. Er hatte sich verirrt. Nicht einmal die Himmelsrichtung konnte er mehr bestimmen, in der er sich bewegte, denn das Zwielicht war nach allen Seiten hin gleich und bot ihm keinen Anhaltspunkt. Unablässig wehte ein kalter Wind um die Felsnadeln, die sich zu allen Seiten um ihn auftürmten. Es gab keinen Zweifel. Das waren die toten Berge. Nur wenige hatten sie je erblickt und kaum einer war aus ihnen zurückgekehrt. Aber in den Sagen, die man sich in Atreus Volk erzählte, war von ihnen die Rede. Von ihnen und von Ykramul, die Viele, dem entsetzlichsten der Schrecken. Bastian zuckte zusammen und horchte auf das Lärmen und Schreien der Kinder, die unten durch die Korridore stürmten. Für heute war der Unterricht zu Ende. Für eine kleine Weile klangen noch verschiedene Rufe von der Straße herauf und schließlich breitete sich Stille im Schulhaus aus. Diese Stille legte sich auf Bastians Gemüt wie eine dumpfe, schwere Decke, die ihn zu ersticken drohte. Von jetzt an würde er ganz mutterseelenallein in dem großen Schulhaus sein, den ganzen Tag, die kommende Nacht, wer weiß wie lang. Von jetzt an wurde die Sache ernst. Die anderen gingen jetzt nach Hause zum Mittagessen. Auch Bastian hatte Hunger und erfror, trotz der umgehängten Decken. Plötzlich kam ihm sein ganzer Plan völlig verrückt und sinnlos vor. Er wollte heimgehen, jetzt, gleich auf der Stelle. Und die Sache mit dem gestohlenen Buch? Ja, das würde er irgendwann gestehen müssen. Aber der Vater würde es schließlich hinnehmen, wie er alle Enttäuschungen hinnahm, die Bastian ihm bereitet hatte. Es gab keinen Grund, sich vor ihm zu fürchten. Wahrscheinlich würde er stillschweigend zu Herrn Koriander gehen und alles in Ordnung bringen. Bastian griff schon nach dem kupferfarbenen Buch, um es in die Mappe zu packen, aber dann hielt er inne. »Nein«, sagte er plötzlich laut in die Stille des Speichers hinein, »Atreo würde nicht so schnell aufgeben, bloß weil es ein bisschen schwierig wird. Was ich angefangen habe, muss ich zu Ende führen. Jetzt bin ich schon zu weit gegangen, um noch umzukehren. Ich kann nur noch weitergehen, was auch daraus werden mag.« Der Augenblick war gekommen, wo Atreo nicht mehr weiter konnte. Vor ihm gähnte der tiefe Abgrund. Atreo starrte in die Finsternis hinunter, die bis ins Innerste der Erde zu reichen schien. Er nahm einen kopfgroßen Stein und schleuderte ihn so weit hinaus, wie er konnte. Der Stein fiel und fiel und fiel, bis ihn die Dunkelheit verschlang. Atreo lauschte, aber kein Geräusch des Aufpralls drang an sein Ohr, obgleich er lange wartete.